Covers und Kapitel. Sonst die Zeit auf mich stürzen. wie ein Aas fressendes Tier. Der Schnitt, der goldene Schnitt durch die Kehle eines verehrbaren Himmelskörpers, der daraufhin sein göttliches Blut in kurzen Stößen in den himmlischen Sommermorgen, weil es immer Sommer ist, verschießt. Bis man, Frau, ich eingeschlossen sagen kann, endlich, unendlich, in Ruhe gelassen, aber beweglich, frei zu lärmen. Ohne Schuld. Thank you.